Deutscher Meister, Pocho, die 23. Meisterschaft, der 50. Titel von Uli Hoeneß. Ganz toll, ganz toll. Doch, doch, muss man schon, muss man schon. Der Stern des Südens, er ist da, wo er hingehört. Er ist auf Platz 1 für die Ewigkeit. Ich glaube nicht, dass mit dieser großartigen Mannschaft jemals wieder es nicht eine deutsche Meisterschaft des FC Bayern München geben kann. Nein, wir sind natürlich ein neutraler Fußball-Podcast, Vierken zu Elfer. Wir sind Fans von allen Clubs, bis auf Wolfsburg und Hoffenheim. Richtig. So, in diesem Sinne sage ich aber jetzt nochmal Hallöchen. Hallo Chris. Bist du gut reingerutscht in die 23. Meisterschaft? Ja, ich hab's ja mir auch wirklich angeguckt und ja, haben sie schon verdient, ne? Kann man nicht anders sagen. Was sagen, ne? War aber knapp. Am Ende wurde es nochmal knapp, oder? Nur noch 20 Punkte Vorsprung. Ja. Wer weiß, wenn du da mal 8 Spiele verlierst, dann... Dann wird's eng. Dann wird's eng. Rucki zucki wird's dann eng. Aber naja, hat ja nochmal gerade so geklappt, Pocho. Ah, ja. Ich bin glücklich, ich freue mich. Mein norddeutsches bayovarisches Herz, es lacht. Aber ich glaube, das ist auch genug der Lobhudeleien über diesen Club. Denn es gab vieles in den letzten Tagen. Viel passiert, ne? Besprechenswert waren, möchte ich fast meinen. Ja. Also Champions League, Bundesliga, ist ja alles im Moment drin. Es geht hin und her. Es geht hin und her, ja. Aber du bist ja zertifizierter Borussia München-Gladbach-Fanexperte, ne? Ja, richtig. Ich bin der Fanreporter. Hm? Der Sport1-Fanreporter. Und vorweg möchte ich, denn es wird ja immer, die Einschläge kommen immer näher, es gibt immer mehr Transfer-News, möchte ich nicht sagen, eher Rumors. Der gute Ricky hat ja auch seine Probleme, dass einige News-Seiten nicht den Unterschied aus News und Gerüchten auseinanderhalten können, aber wir sind auch zertifiziert dafür, dass wir nur Gerüchte besprechen, keine News. Handfeste News, die findet ihr woanders, bei uns wird nur spekuliert. Aber da muss ich doch sagen, einen Fakt gibt es doch. Max ja. Kruse, der Namensvetter eures Managers, ne? Max Eberl. Ja, Eberl. Er ist endlich, ich möchte schon was sagen, nach Hause gekommen. Nach gefühlten 4 Jahren Transferverhandlung, endlich Max Kruse bei Borussia Mönchengladbach. Deine Gedanken, Pocho. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut. Also es gab ja in der Vergangenheit auch oft genug schon die Sache, dass man wirklich einen Transfer als fix angekündigt hat und dann ist dann trotzdem vorher noch was passiert. Meistens ist das schon mal mit ausländischen Spielern und so, klar. Aber auch daran hätte ja was scheitern können. Wenn jetzt alle wussten, dass er auf einmal nur 2,5 Millionen kostet und dann ein größerer Verein gekommen wäre und hätte vielleicht gesagt, ja, komm mal her. Also von daher habe ich mich schon gefreut. Er wird sicher auch nicht nur 2-3 Euro verdienen in Gladbach, besonders weil er auch einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Aber ich habe mich sehr gefreut, weil ich halte den Mann nicht nur erst seit der Saison in Freiburg, sondern auch bei St. Pauli hat er schon tolle Leistungen gebracht. Und er kann im Gladbacher Spiel im Mittelfeld auf jeden Fall nur gut tun. Das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, so ein bodenständiger Typ, ne? Der arbeitet für die Mannschaft, ist aber technisch auch ein Fuchs, möchte ich meinen. Ja. Und wer würde denn da gegebenenfalls rausrutschen aus der Mannschaft bei euch? Ja, so ein Younes spielt ja im Moment eigentlich Stamm, kann man sagen. Und der würde dann sicherlich rausrutschen. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie auf der Arango-Position spielen würde. Ich glaube auch nicht, dass ein Hermann dafür rausrutscht. Ich glaube, ein Hermann wird dann hängende Spitze spielen. Ich glaube sowieso, dass die Gladbacher gegebenenfalls nächstes Jahr ihr Spiel sehr ja auf Luc de Jong irgendwo ausrichten müssen. Nicht nur können, sondern müssen. Und werden da versuchen, spielstarke Mittelfeldspieler zu holen, die ihn halt auch mit Flanken füttern irgendwo. Weil das passiert ja halt in letzter Zeit viel zu wenig bei der Borussia. Weil über die Außen zu wenig kommt, ne? Richtig, richtig. Wer ist denn dafür zuständig? Was ist denn hier mit eurem Granit Xhaka? Ja gut, Xhaka ist so ein aber Thema, ist, ne? Ist das ein Sechser oder was? Ich sehe da gar nicht durch. Ja, doch, ist ein Sechser. Ist ein etwas offensiverer Sechser. Er bringt halt im Moment anscheinend ein Achter, wirklich... Ein Achter vielleicht. Ich spucke auch gerade mit ihm rum. Mhm. Weil ich nebenbei Dextro Energy mir reinmuschel. Aha. Mhm. Ist ein bisschen unterzuckert, ja? Nee, weiß ich gar nicht, aber die schmecken ganz gut. Okay. Aber direkt so ein ganzes Paket, oder? Da fängst du nicht an abzubrechen, oder? Nö, ich halte ein Feuerzeug unter das Paket, dass die Folie wegschmilzt. Ja. Und dann schiebe ich mir den Block rein, natürlich. Schließen Sie es mir direkt an die Venen an. Sofort! Ja. Nein, aber wirklich, also ich glaube eher, dass er wirklich ein Ergänzungsspieler auf jeden Fall nicht sein wird, sondern eher wirklich ein Stammspieler sein wird, weil sowas fehlt im Gladbacher Mittelfeld. Ein Ideengeber, vielleicht sogar ein Spielmacher, obwohl er dafür vielleicht ein bisschen hoch gelobt werden würde. Ich glaube aber, wie gesagt, schon, dass ein junger Mann, wie du auch gesagt hast, ein bodenständiger Mann und dass er ein vernünftiger Typ ist, sieht man ja daran, dass er sicherlich schon wusste, dass er nach Gladbach geht und dann einfach mal die nach Hause schickt mit 2-0 aus Freiburg. Ja. Und von daher hat er doch alles richtig gemacht. Ach, mein Glas riecht nach Hundehaare. Ich dachte, wie kann denn das sein? Hast du wieder einen Hund in der Spülmaschine? Dann möchte ich jetzt nichts zu sagen, aber normalerweise, die Tabs, die müssten doch eigentlich. Kann ich mir draus trinken? Ist ja ekelhaft. Also mit Sicherheit ist das kein Hundegeruch, aber jetzt bilde ich es mal ein. Bist du mir sicher, dass du nicht in den Fressnapf gegangen bist, um das Mineralwasser zu kaufen? Denn es gibt auch für die Haustiere Mineralwasser, so ist das nicht, ne? Bitte? Es gibt auch Haustiermineralwasser. Wie? Es gibt Katzenwasser, es gibt Hundewasser. Warum das denn? Nur keine Ahnung, gibt's auf jeden Fall. Also wenn ich schon mal in den Fressnapf gehe, und so sehe ich solche Sachen schon. Mhm. Nobel geht die Welt zugrunde. Mhm. Aber kennst du den Caligiuri? Von Freiburg, ne? Mhm. Der geht ja nach Wolfsburg. Ist das sicher? Nee. Okay, weil der war nämlich auch in Gladbach mal im Gespräch. Spielt er nicht eine ähnliche Position wie der Kruse? Ja, aber ich glaube, der spielt auf der anderen Seite. Oh. Ne? Soll 3 Millionen kosten und ist, glaube ich, auch kein Verkehrter. Glaube ich, auch schon 8 oder 9 Tore diese Saison geschossen. Ja, und auch schon fast so viele Vorlagen, glaube ich, auch dazu. Ne? Ist ein guter, hat sich auch stark entwickelt. Habe ich immer gedacht, das ist der ewige Zweitligaspieler. Mhm. Ähnlich wie Aogo, habe ich auch immer gedacht. Der funktioniert nur in der zweiten Liga und macht sich ja jetzt seit ein paar Jahren auch gut in der ersten Liga bei Hamburg. Ja. Weiß ich nicht. Da hat wohl wieder das VW-Werk genug Dukaten geschissen, um den einen oder anderen Spieler jetzt schon vor Ende der Saison wieder zu sich zu lotsen. Also das geht mir schon wieder tierisch auf den Sack. Es wird bestimmt auch wieder so sein, dass sowas passiert. Müssen wir doch gar nicht drüber nachdenken. Die werden auch, egal wer da Trainer ist, egal wer da Manager beziehungsweise Sportvorstand ist, die haben das Geld einfach zur Verfügung. Und ist doch klar, dass dann so ein verantwortlicher Alofs einfach sagt, ja, wenn ich jetzt einmal 30 Millionen habe, oder 30 Millionen ist wahrscheinlich noch untertrieben, und kann mich auf dem südamerikanischen Markt oder sowas umgucken, mhm, dann kommt da auch wieder so ein Südamerikaner, den am Anfang vielleicht keiner kennt, der einfach nur einen tollen Namen hat. Ich finde das aber trotzdem die falsche Herangehensweise. Dann doch lieber wirklich so ein, jetzt nicht als mit der Gladbach-Fanbrille, sondern wirklich ganz normal frei von der Leber raus, dann doch lieber mal so einen Spieler holen, der irgendwo was gezeigt hat. Nicht wegen der Nationalität, sondern einfach so, weil er was gezeigt hat in der Bundesliga, als für 15 Millionen jemanden zu holen, wo noch kein Mensch was von gesehen hat. Ja, stimmt. Die Wolfsburger holen eigentlich nicht so die gestandenen Spieler, ne? Richtig. Hast du recht, ja. Außer mal Diego oder sowas. Ja gut, aber das sind so Fame-Transfers. Ne? Das ist ja so Merchandising-Transfers. Und so viele Trikots verkaufen und sowas. Das fing auch damals schon mit Effenberg an, als er nach Wolfsburg ging. Ja, oder ein Thomas Strunz als Manager und sowas. Ja. Das darf man ja alles nicht vergessen, ne? Ja. Wolfsburg ist bei mir auch irgendwie so ein rotes Tuch. Das macht nicht wirklich Spaß, ne? Also, man darf nicht vergessen, dass sie natürlich vor 2009 waren sie Meister? Ja. Ja. Da haben sie eine grandiose Rückrunde gespielt, sind dadurch Meister geworden, hatten natürlich auch in der Summe eine gute Mannschaft und hatten auch gute Einzelspieler. Aber das ist halt so mit Dasch gewaschener Club, ne? Also wenn man sich die anguckt, alleine hier der, ich weiß nicht, ist das der von VW direkt, dieser Saenz? Dieser Sportvorstand von denen? Oder ist er direkt vom Werk, der Werksvorsitzende? Ich weiß es nicht genau. Der Mexikaner oder was ist das? Genau. Keine Ahnung. Und wenn der dann beim Training steht, da im schönen Anzug und guckt sich das an und dass er sich noch nicht die Schuhe abstreift, wenn er von dem Rasen runtergeht, das ist noch alles. Gefällt mir auch nicht. Sag mir nicht zu, dieser Club. Nee, also wirklich von A bis Z ist da bei mir nichts zu holen bei dem Club. Weitere Transfer-News in unserem Transfer-Blog ist Negredo vom FC Sevilla. Das ist ein Stürmer. Der soll nämlich der Ersatz von Lewandowski werden. Was sage ich dazu? Es ist, glaube ich, preislich kann man da sagen, 17 Millionchen muss man da hinlegen. Ja gut, wenn Lewandowski verkauft wird, werden sie dieses Geld ja ohne Probleme einnehmen. Ja, sie werden natürlich über die Bundesliga, über den zweiten Platz werden sie gut Kohle einnehmen. Sie werden durch den Halbfinaleinzug der Champions League gut Kohle einnehmen und durch den Verkauf von Lewandowski mindestens 30 Millionen einnehmen. Da wird auch einiges überbleiben. Und ich glaube, so Negredo, das ist ein gestandener Stürmer. Hat irgendwie in knapp 200 Spielen auch fast 100 Tore geschossen und das ist ein gestandener Mann, den kannst du, glaube ich, mal holen. Du musst da auch die Lücken füllen mit Kohle, das geht nur so. Ja. Ja, die wollen ja auch auf diesem Niveau bleiben. Die Dortmunder wollen sicher nicht irgendwann wieder Euroleague spielen. Davon nicht mit aus. Genau, da hat ja der Watzke auch gesagt, dass sie sich in der Breite auch stark ausdehnen wollen im Kader, in der Qualität, und ist natürlich der richtige Weg. Denn nur über die Breite des Kaders kannst du in allen Wettbewerben standhalten. Ja, das merkt man ja auch. Das merkt man ja auch bei so einem FC Bayern. Wenn da ein, zwei Leute auffallen, die Mannschaft wird ja nicht schlechter. Im Gegenteil, sondern sie verändert sich gegebenenfalls nur ein bisschen. Ja, wenn im Mittelfeld ein Toni Kroos ausfällt, dann ist das kein Problem. Dann setzt du halt einen Robben ins Team. Das muss man sich mal vorstellen. Das ja. Fan von einer anderen Mannschaft. Ne? Wobei der Müller mir gestern überhaupt nicht gefallen hat auf der 10. Mhm. War ein bisschen nervös, kam er auch. Unglücklich. Ja. Dann auf links, als er dann die letzten Minuten auf links gespielt hat, hat mir wieder besser gefallen. Aber ich sage ja, ich predige es ja sowieso immer, lasst Shaqiri spielen. Und dann brauchen wir uns über einen etwaigen Abgang dann irgendwann von Ribéry und Robben keine Gedanken machen. Denn haben wir dann einen eigenen Reihen, einen Weltklasse-Ersatz. Also alleine Shaqiri ist schon deswegen toll, weil man sieht, dass er sich bei jeder Minute, die er spielt, aufreibt. Meiner Meinung nach. Er zerreißt sich komplett. Und überhaupt nicht den Ansatz von Unzufriedenheit rüberkommen lässt, dass er vielleicht nicht viel spielt. Ne? Ähnlich wie ein Rafinha. Ähnlich wie ein Rafinha, richtig. Natürlich jetzt nicht der Weltklasse-Spieler, aber ein guter Spieler. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich Herr Kind wäre von 96, also einen Rafinha würde ich mit Kusshand nehmen. Also ich glaube, da gibt's kaum einen Bundesliga-Verein, der den nicht hält. Glaube ich auch. Also das ist ein guter Mann, der Rafinha, und macht ja auch keine Mucken. Will ja auch verlängern. Ja. Will bleiben zumindest erstmal und stresst nicht rum. Hätte man ja gar nicht gedacht, als man den vor einigen Jahren geholt hat. Nee. Auf Schalke war das eher so ein Querulant. Ja, es war ein Enfant terrible irgendwo. Ne? Schön gesagt. Ja. Zu Negredo, ich glaube, jetzt mal abgesehen von dem Typen, in so einer Kategorie müssen die Borussen aber auch fischen. Sonst, ja, du brauchst da einen starken Knipser vorne, das geht nicht ohne. Absolut. Ne? Also ich meine, es gibt wenige von dieser Qualität von dem Lewandowski in Europa, sonst würde sich auch der FC Bayern nicht für diesen Transfer überhaupt entschieden haben, beziehungsweise dafür interessieren. Aber es gibt halt Stürmer, die auf jeden Fall rankommen an so eine Leistung. Und sagen wir es so, wenn die zum Beispiel in Spanien oder Portugal spielen, meiner Meinung nach kann sich ein Spieler, der aus dem Ausland kommt und in der Bundesliga beweist, der hat dann seinen Zenit erreicht. Weil wenn er nur zu Hause spielt, beziehungsweise nur in seiner Heimatliga spielt, ist er von Anfang an gesetzt sozusagen und spielt dann in der Nationalmannschaft hin und her und weiter. Wechselt er dann ins Ausland, kann er sich da auch nochmal neu beweisen. Ist auch nur eine Art Motivationsschub irgendwo. Und von daher wäre das bestimmt ein Spieler, der, wie du schon gesagt hast, knapp 100 Tore in 200 Spielen geschossen hat. Das ist keine schlechte Quote. Da können wir alle drüber, brauchen wir alle nicht drüber zu diskutieren. Da kann euer Luc de Jong nur von träumen. Ja. Ich lese gerade, es fehlt nur noch die Unterschrift bei Caligiuri bei seinem Engagement des VW Wolfsburgs. Ich hatte doch noch irgendein Transfergerücht. Hattest du das? Ich meine ja. Da müsste ich doch glatt mal im World Wide Web surfen. Ach, dieses Internet, wovon alle sprechen, ja? Ja, ich hab das schon. Nee, ich war letztens im Laden, da hat er mir gesagt, es ist geradeaus das Letzte. Du weißt, was der Ricky schon hat? Jetzt komm, hör auf, erzähl. Der hat schon Sky. Jetzt, wenn er das jetzt hört, der kotzt. Der Wichser, der macht sich immer mit lustig. Ja, werdet es nicht glauben, Ricky, er hat Sky. Hat er ja ganz erzählt, weißt du noch. Wir haben ja gestern nur 4 Stunden Nachbesprechung gemacht. So ja. Es muss ja auch dann mal gesagt werden. Oder war das vorgestern? Vorgestern war das. Ach, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ich lebe im Hier und Jetzt, wie du wahrscheinlich, ja. Ne, ich trage ja auch keine Armbanduhr. Ich gebe immer mein Bestes, egal wie viel Uhr war. Bei mir steht auf meiner Uhr 24/7 Boots to Asses. All day long. Ich weiß gar nicht. Großartig, Transfer-News finde ich jetzt doch gar nicht mehr. Aber ich meine, ich hätte noch was notiert in meinem Tab-Sammelsorium hier. Aber es geht ja auch hin und her im Moment. Ne? Es ist ja auch wieder Gerüchteküche. Die fängt jetzt langsam an zu brodeln. Wir haben ein paar Wochen bis zum Ende der Saison. Und es wird ja dann auch wieder so sein, dass Gerüchte zum letzten Spieltag hin richtig, richtig heftig werden. Und dann werden am letzten Spieltag wieder Transfers verkündet. Ich werde das nie vergessen, als Oliver Neville zur Borussia gewechselt ist. Ja. Und das am letzten Spieltag irgendwo bekannt gegeben worden ist. das ist Wahnsinn. Diese letzten Wochen in der Bundesliga, sagen wir die letzten zwei Wochen, da fängt es dann auch wieder richtig an zu knistern und dann überlegt man, wer kann da kommen, wer kommt da und dann geht man auf transfermarkt.de und das aktualisiert sich alle drei Minuten. Ist schon was Schönes. Ist wirklich, es ist eine besondere Zeit, ähnlich wie der Road to WrestleMania. Genau. Ach Quatsch, nee, der neue Hype ist ja der Road after WrestleMania. Der Stop after WrestleMania. Ja. Nee, ich wollte da jetzt eigentlich nochmal zum guten Karl-Heinz Rummenigge zu sprechen kommen, wo wir gerade das Transferfenster besprochen haben. Der hat ja gesagt, dass der FC Bayern München sich in der Spitze noch verstärken soll. Da frage ich mich, mit welchen Spielern denn überhaupt? Und wo? Ja, wo müssen sie? Da müssen sie wirklich im Ausland gucken, weil in der Bundesliga werden sie kaum noch einen Spieler finden, der in ihr Konzept reinpasst, beziehungsweise der überhaupt das Niveau hat, um da zu spielen. Ich sehe ja, also ganz ehrlich, ich glaube ja, wenn sie wirklich viel Geld in die Hand nehmen und wirklich in der Offensive noch mehr tun wollen, ich glaube, dann kommt noch ein richtiger Knaller. Den holen die noch aus der Tasche. Ob da so ein Falcao kommt oder irgendwie sowas. Also ja, Falcao soll bei Chelsea, glaube ich, im Wort stehen, oder? Was habe ich da gelesen? Ach, ehrlich? Alles, das rotiert auch da täglich. Vom Falcao wirklich das... Ich frage mich, wann der VfL Wolfsburg damit in die Verlosung geworfen wird. Oh, den können sie sich nicht leisten, glaube ich. Also dafür muss man ja auch, ich glaube, der geht zu einem Verein, der einen Namen hat. Und naja, sicher, na klar. Nicht nur zum Verein, der Geld hat. Nee. Ja, ist die Frage, wird Gomez gehen? Ich denke, er muss gehen sogar fast. Es ist ja wirklich ein guter, aber ich glaube, er passt nicht mehr so richtig in das System Bayern rein, denn wir brauchen wirklich einen Stürmer, der mitverteidigt. Und das ist er beim besten Willen nicht, obwohl er wirklich die beste Abschlussquote aller Bundesliga-Stürmer hat. Ja, also ist ja auch ein Mann, den kannst du auch in der 88. Minute reinstellen, der bringt immer noch die Gefahr, auf jeden Fall einmal aufs Tor zu schießen. Ja, da ist er wirklich unschlagbar fast. Ne? Das ist halt ein Typ, der reißt dir Lücken da vorne mit seinem wuchtigen Körper und hat aber dennoch eine Zuckertechnik, wie wir vor einigen Wochen gesehen haben, als er dann eingewechselt wurde, bevor er sich jetzt wieder verletzt hat und da zwei irgendwie ausgetänzelt hat und dann den noch schön links versenkt hat, den Ball. Also ich glaube aber, wir werden den guten Herrn Gomez in der spanischen Liga wiedersehen, denn er will ja unbedingt nach Spanien, ne? Sein Vater oder so ist ja Spanier. Mhm. Ja, der Name lässt es vermuten, ne? Spricht perfekt Spanisch und er möchte da gerne mal spielen und Atletico Madrid müsste ja dann einen Ersatz für Falcao holen, also Geld wäre da bei Madrid und auch Platz wäre da. Ich glaube auch, der FC Bayern würde ihm keine Steine in den Weg legen, wenn die Ablöse stimmt. Absolut nicht. Wenn die sagen 20 Millionen, dann geht er auch. Wenn Lewandowski oder Stürmer X kommt, also es ist ja immer dieses Gerücht, dass Neymar, er könnte sich vorstellen, bei den Bayern zu spielen und er sein Lebenstraum wäre es mal Spieler, denkt bitte immer daran, wer nächste Saison Trainer ist. Ne? Sein Lebenstraum wäre immer Spieler von Pep Guardiola zu sein. Also ich glaube, das ist schon ein Magnet, dieser Guardiola. Auf jeden Fall. Also der ist ja sogar ein Magnet für mich. Weil da kann ich schön den Bogen schlagen. Der Liga-Total-Cup, der ja immer vor der Saison startet, mit vier Mannschaften, der findet ja dieses Jahr in Mönchengladbach statt. Nee, da bin ich da. Ne, da sollte man hin, weil das eigentlich ein Auftritt von Pep Guardiola, den man vor der Saison sehen kann. Würde ich sagen, machen wir fix den Deal. Ja, machen wir. Der war letztes Jahr nicht ausverkauft. Vorletztes Jahr war ich das letzte Mal da. Okay, ja, ich weiß gar nicht. Ich wollte da die Telekom auch mal anschreiben, ob man da irgendwie Karten dann kriegen kann oder wo man die kriegen kann. Und ansonsten fahre ich einfach mal dahin und guck mal, ob ich Karten kriege. Nee, ich war schon zwei, drei Mal da. Okay. Das war auch schön, als ich euer Liverpool gegen Gladbach-Spiel gesehen habe, da sind wir nach dem Spiel noch zum letzten Spiel beim Liga-Total-Cup in Gelsenkirchen gewesen. Ach, von da aus direkt dann, oder? Genau, wir sind von Gladbach direkt nach Gelsenkirchen gefahren und haben da noch das letzte Spiel Bayern gegen Schalke geguckt, da hat Raoul dieses grandiose Lupfer-Tor geschossen, falls du dich noch irgendwie dran erinnern kannst. Ja, na klar. Ja, das war zum Beispiel ein schöner Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. War mit meinem Cousin, war wirklich toll. Ist auch ein tolles Stadion in Gelsenkirchen, ne? Kann man nicht anders sagen. Ein bisschen Hallenbad-Atmosphäre, aber finde ich gut. Ich mag es. Ja, aber ich finde es schon impulsant. Also das ist wirklich ein Stadion, wo ich wirklich hingefahren bin und dachte, wow, das ist echt mein Ding. Aber ich war auch noch nie in der Allianz Arena, von daher. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das in Gladbach. Ja, klar. Ne? Gamescom ist gebucht mit uns beiden, Gladbach ist gebucht mit uns beiden. Boah, wird das ein Sommer. Oder? Wird das ein Sommer, ja! das sind ja wieder zwei Tage, glaube ich, der Liga Total Cup, oder? Ich glaube auch, ja. Ich meine, Samstag und Sonntag, ne? Also Gladbach wird dabei sein, Bayern, Dortmund und dann Hamburg. Bitte? Und Hamburg, meine ich. Ist das denn immer so? Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber ich meine, ich hätte das so schon gelesen. Ist da nicht auch mal eine Mannschaft dabei? Ich habe auch mal Köln im Liga-Total-Cup gesehen. Ja, aber Köln ist ja nun mal halt ein Zweitligist. Ne? Ja, aber da ist auch immer eine Mannschaft dabei, weiß man gar nicht, warum die dabei ist. Ja, richtig, aber warum ist dann Hamburg dabei? Die haben ja auch nichts gerissen. Letztes Jahr waren sie dabei, weil es in Hamburg war, das Liga-Total-Cup-Ding. Ja. Und der Meister ist immer dabei und der Gastgeber und zwei, weiß ich nicht. Ja, aber ist ja auch. Ja, ist ja auch egal. Also es geht da wirklich, und das hatte ich auch am Anfang gesagt, es geht da wirklich darum, ich möchte den Guardiola sehen. Ich möchte diese Aura um diesen Mann sehen. Warst du schon mal im Liga-Total-Cup? Nein, noch nie. Es ist ganz geil. Es ist halt überhaupt nichts Ernstes, so, ne? Scheiß drauf. Und wenn Bayern da letzter wird, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, gebe ich zu. Aber du, das ist ganz entspannt da. Die Leute laufen da rum und gerade bei euch ist ja auch ein schönes Stadion. Ja. Es ist, glaube ich, gechillt. Bratwurst essen, Bierchen trinken und dann kommt halt das nächste Spiel. Das ist halt ganz geil, so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Geht natürlich um gar nichts. Aber, mein Gott. Ja, aber es sind halt auch so Momente vor der Saison, wo man dann wirklich, es sind ja auch die Wochen nach der Sommerpause, besonders wenn halt keine WM, EM oder ähnliches ist wie dieses Jahr, dann ist man ja auch über jeden Fußball dankbar. Das wäre ja sogar eine Zeit, wo man im Winter dann Hallenfußball gucken könnte, obwohl mittlerweile geht das eigentlich nicht mehr. Aber früher war das eine tolle Sache. Ne? Also Hallenfußball früher, ganz früher. Ja, als die Bundesligisten noch großartig mitgespielt haben, war das geil. Genau. Als es dieses Masters gab, dann in München, glaube ich, war das auch immer, ne? Und das war toll. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen, glaube ich, ein bisschen ab und sollten unsere Sommerplanungen auf nach der Sendung verschieben. Der gute Horst Held hat mal wieder eine Heel-Promo gehalten. zur Pressekonferenz fürs Wochenende, und da ist er auf das Spiel Dortmund gegen Malaga zu sprechen gekommen. Jetzt klingelt mein Handy. Kann man fast sagen, ist der Ricardo. Ja, kann man fast sagen. Warte mal. Du, sind wir gerade in der Sendung, ne? Na, du hast auch Pech gehabt, du. Ich hab Pech gehabt. Ja. Warum? Weil ich das jetzt mit dem Intro für euch da gemacht hab. Ja, so geht's halt manchmal. Mhm. Tschüss. Ist halt ein Vollidiot, der Typ, ne? Horst Held hat eine Heel-Promo gehalten und da hat er über das Spiel Malaga gegen Dortmund gesprochen, dass es da zwei Abseitstore gab. War vielleicht so ein kleiner Shoot gegen Dortmund, dass sie es vielleicht nicht verdient haben. Für mich haben sie es verdient. Ihr habt, glaube ich, beide mitbekommen, du und Ricky, wie ich ausgemarkt bin beim 3:2. Und es ist aber schon eklatant, dass es immer mehr fragwürdige Entscheidungen gibt, gerade im internationalen Parkett. In der Euroleague, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Scheiße gucke ich mir jetzt gar nicht mehr an, wo keine deutsche Mannschaft mehr dabei sind. Aber ja, es ist wirklich auffällig, ne? Also diese Abseitsentscheidungen, klar, erstens waren es Abseitsentscheidungen von beiden Seiten. Es ist ja nicht so, dass einer irgendwie profitiert hätte. Von daher verstehe ich diesen ganzen Rammeldammel, der da im Moment abgeht, überhaupt nicht. Auch diesen Präsidenten oder diesen Scheich da von Malaga, der das als Rassismus bezeichnet, fand ich schon ein bisschen sehr krass. Also da sollte man besonders, wenn deutsche Mannschaften da drin sind, immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Absolut. Denn so ein Rassismusvorwurf, der überhaupt nicht zu halten ist, ist dann schon sehr viel schwerwiegender, als wenn man das irgendwo anders ausdrückt. Dass die Entscheidungen natürlich so gefallen worden sind auf dem hohen Niveau oder auf dem höchsten Niveau, wie es ja nun mal die Champions League ist, ist schon ärgerlich, ist schon klar. Aber meine Güte, das wird sich niemals ganz verhindern lassen. Never ever. Nee. Er hat dann auch speziell die Hintertor-Schiris, die Grundlinien-Schiris angesprochen, was die überhaupt sollen und dass die überhaupt nicht genug Schneid haben, irgendwie zu interferieren, weil sie nicht in der Verantwortung stehen wollen, irgendwie eine Entscheidung zu ändern und so. Aber jetzt auch nochmal zum Thema Bayern gegen Juve, dass da ein spanischer Trainer, Schiri, gepfiffen hat, wo schon relativ feststand, dass Barcelona und Real Madrid im Halbfinale stehen, finde ich schon. Hat ein Geschmäckle, muss ich sagen. Jetzt gerade, wo in den letzten 5, 6, 7 Jahren die deutsch-spanische Fußballrivalität so arg zugenommen hat. Also ist schon schwierig. Man muss da auch wirklich differenzieren. Ich meine, gestern war der Schiedsrichter jetzt nicht so ganz schlecht beim Bayern-Spiel, meiner Meinung nach. Ja, das Mandzukic-Ding war eine Katastrophe. Das auf jeden Fall. Also da rege ich mich dann auch als Fußballfan einfach auf, weil ich einfach denke, das muss er sehen. Das muss er sehen. Das ist einfach keine gelbe Karte gewesen. Und wie weittragend so eine Sperre für Mandzukic sein kann und wie viel Geld da auf dem Spiel steht. Also das ist es halt, worüber man nachdenken muss in solchen Momenten, dass das für den Schiedsrichter natürlich eine Tatsachenentscheidung ist, die er dann auch nicht mehr zurücknehmen kann und auch nicht mehr wird, ist ganz klar. Aber es ist bedenklich. Es ist bedenklich. Eine Ansetzung von einem spanischen Schiedsrichter ist bedenklich. Die Leistungen sind bedenklich. Aber wie man hier im Rheinland ja auch sagt, das ist auch manchmal so ein Knüngel, der da einfach zwischen der UEFA bzw. FIFA und so weiter ist, wo man sich wirklich manchmal echt Gedanken lieber sparen kann, weil so viel Geld, wie da manchmal hin und her fließt, dann möchte man gar nicht wissen, wo das überhaupt herkommt. Aber warum, was bezweckt die UEFA damit? Ist das, der Schiri war ja jetzt auch kein großer AAA-Schiri, der im Colina-Format und so, und warum man da an Spanier nimmt, das ist mir wirklich ein Rätsel. Natürlich kann man auslegen, dass die Spanier und Italiener jetzt auch nicht die allerbesten Freunde sind, aber man hatte schon schlechte Erfahrungen mit dem Schiri und es ist wirklich grenzwertig. Natürlich ging es gut, aber dass Mandzukic jetzt fehlt, ist schon bitter, weil er wirklich in den beiden Spielen wahrscheinlich der beste Mann war. Es wird dem FC Bayern aber nicht schaden. Es wird dem FC Bayern doch nicht schaden. Hoffentlich. Also nein, davon gehe ich einfach nicht aus. Also ich sehe, egal gegen welche Mannschaft der FC Bayern im Halbfinale spielt, sehe ich die Bayern eigentlich da auch vorne. Gegen alle drei Mannschaften können sie. Kommen wir später noch zu. Ja. Kommen wir später noch zu. Aber du siehst auch, dass es schon, auch in der Bundesliga, finde ich, schon öfters jetzt Äußerungen der Trainer und so gibt bezüglich des Schiris. Also das habe ich früher nicht so mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es sind die besonders die Trainer und besonders auch solche Vorstände wie ein Horst Held oder eben auch so ein Trainer wie so ein Streich, der dann auch mal einfach völlig ausrastet über eine Trainerentscheidung. Das macht die Sache nicht unsympathisch. Das glaube ich noch nicht mal. Man muss dann halt nur aufpassen, dass man nicht überpaced irgendwo in der Hinsicht. Weil, wie gesagt, die Fehler werden immer passieren. Und wenn es der eigenen Mannschaft natürlich schadet, ist es meistens so, dass man sich tierisch aufregt. Aber ich habe zum Beispiel auch so Sachen gelesen wie beim 3:2, dass Dortmund den Bayern-Dusel geklaut hätte und sowas. Sind wir doch mal ehrlich, das macht doch den Fußball auch aus. Darum treffen wir uns doch hier, um darüber zu reden. Über Fehlentscheidungen und sowas. Wenn das alles so eine Robotertechnik wäre, dann hätten wir Rollerball und müssten Paul Heyman als Schauspieler haben, den er versucht dann. Ne? Aber das macht natürlich den Druck nicht kleiner, nicht geringer auf dem Rücken der Schiris, wenn da die ganzen Offiziellen und Trainer und was weiß ich da on air auf die einprügeln. Also ich kann verstehen, dass die Schiris einen mega Druck haben, also ohne Frage. Das auf jeden Fall, aber es soll ja auch Schiris geben, die sich dann mal gemütlich in die Badewanne legen und den Barschel nachmachen wollen. Ja. Aber ganz ehrlich, die entscheiden sich alle dafür selber. Das sage ich zu jeder Kampfsportart, das sage ich aber auch einem Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter macht das, weil er Bock darauf hat und weil er richtig, richtig viel Geld dafür bekommt. Ich bin ja selber auch Schiedsrichter gewesen im Jugendbereich. Und selbst da habe ich schon viel Geld für damalige Verhältnisse bekommen. Und ich weiß, dass ein Bundesliga-Schiedsrichter, denke ich, mindestens 4.500 Euro pro Spiel bekommt. Das muss man sich mal wegtun. Das ist natürlich wirklich, es ist eine unglaublich große Aufgabe. Es hängt da auch viel Geld dran. Und wenn mir einer sagt, ich krieg für 90 Minuten hin und her laufen 4.500 Euro, dann mache ich das auch. Ja, na sicher, na klar. Ne? Dann lasse ich mich auch mal anbrüllen danach von einem Christian Streich oder so und gehe mir danach mit ihm ein Bier trinken, dann passt das schon. Möchte ich immer machen. Mit Christian Streich ein Bier trinken möchte, glaube ich, jeder. Möchte, glaube ich, wirklich jeder. Großartig. Großartiger Mensch. Ich glaube, zu den Schiris wurde auch in den Medien genug gesagt und ich bin gespannt, wie es da mit den Torlinientechnologien etc. weiterläuft. Viele sagen natürlich, es zerstört den Urgedanken des Fußballs und andere wiederum sagen, ja, in anderen Sportarten, Eishockey etc. ist das gang und gäbe. Ja. Bin gespannt, wie siehst du das eigentlich? Mit der Torlinientechnik meinst du jetzt? Ja, grundsätzlich. Ich sag mal so, im Fußball wird mittlerweile so viel Geld verdient und so viel Geld ausgegeben. Und das kann dann wirklich an Toren so sehr und nur an Toren wird's gemessen. Und ich finde, das ist kein Traditionseingriff, das ist einfach ein Zeitfaktor. Denn da auch, kann man auch wieder sagen, wer dann halt nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Schön. Wirklich, wirklich schön. Ja. Wirklich, wirklich. Wollen wir dann schon fast, können wir jetzt schon zum Main Event kommen, zu den großartigen Europapokalnächten, wie ich es immer ganz schön sage. Ja. Die Halbfinalmannschaften stehen fest, morgen um 12 Uhr. Poccio, Sky Sport News HD, the place to be. Ja, wir werden auf der Arbeit, Tobi. Ich werde es mir über Sky Go, glaube ich, mal angucken und dann vielleicht auch über unseren Twitter-Account dann, aber obwohl, was willst du denn da twittern? Das wissen dann eh alle schon und ich glaube, es sind keine schwachen Gegner mehr drin. Ja, und das Spiel dauert 90 Minuten, ja, ist schon klar. Also, der gute Kai Dittmann wird im Studio sein morgen, aus meinem Örtchen hier, der gute Herr, und ist auch ein guter. Bin gespannt, wird wahrscheinlich eine recht kurze Auslosung. Sind ja nicht mehr so viele dabei. Nee. Aber was glaubst du, was wäre die beste Lösung für unsere deutschen Clubs? Möchtest du, dass sie direkt jetzt aufeinandertreffen, sprich, dass eine Mannschaft dann fest im Finale wäre? Oder gehen wir all in, Bayern gegen Barca, Dortmund gegen Real Madrid und versuchen echt, was geht und vielleicht ein deutsches Finale? Also ich bin da wirklich hin und her gerissen und ich muss ganz ehrlich sagen, so eine spannende Auslosung hatte ich, glaube ich, lange nicht mehr. Also ich bin richtig kribbelig auf die Auslosung. Ich bin so gespannt, gegen wen es dann geht. Was sagst du, Potsche? Was wäre dir am liebsten? Ich habe es ja schon vor ein paar Wochen gesagt. Ich würde mich ja echt über ein deutsches Finale unglaublich freuen. Ja, es wäre unfassbar geil. Besonders, weil dieses Finale ja auch noch nur mal halt in England stattfindet. Die Weißen sind, ist doch richtig, ne? Ist doch in London wieder das Finale. Ja, ist richtig. Die beißen sich doch rückwärts und vorwärts in den Hintern. Ja, wenn da zwei deutsche Vereine das Finale austragen in ihrer Stadt sozusagen und die Engländer weit und breit nicht zu sehen sind. Die beißen sich doch vorwärts und rückwärts in den Hintern. Erstens, deswegen möchte ich das sehen. Zweitens, glaube ich einfach, dass in dem Finale Borussia Dortmund unglaubliche Energien freisetzen kann. Wie damals zum Beispiel, als sie gegen Juventus dieses Spiel gewonnen haben im Finale. Ich werde dieses Rickentor nie vergessen. Oder? Das vergisst man doch nicht, dieses Tor. Das ist, und ich glaube, dass einfach Dortmund in einem Halbfinale gegen entweder Barcelona oder Real Madrid unglaubliche Kräfte freisetzen kann, weil wenn sie gegen beide Mannschaften, sowohl gegen Barcelona als auch gegen Madrid, antreten, sind sie Underdog. Meiner Meinung nach. Sind sie Underdog. Und da können die richtig Potenzial rausholen. Dann können die auch mal ein Rückspiel richtig deutlich gewinnen, wenn es zu Hause stattfindet. Von daher sehe ich die Chance sehr groß, dass Dortmund auf jeden Fall mindestens gegen Real Madrid weiterkommt. Würde auf dem Rückkehrschluss bedeuten, dass Bayern im Halbfinale, und da bin ich ein Fuchs, ja, ich weiß, gegen Barcelona spielt. Und das ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Aber wenn es ein deutscher Verein im Moment schaffen kann, den FC Barcelona aus dem Vereinspokal, welches Wort gehen, wenn es ein Verein überhaupt schaffen kann? Genau, dann ist es doch wohl der FC Bayern München im Moment. Und von daher wäre das für mich die beste Ausgangsposition. Wir hätten ein deutsches Finale und das wäre doch ein Traum, oder? Das wäre doch ein Träumchen. Natürlich wäre das ein Träumchen. Ich muss sagen, ich habe fast das komplette Spiel Real Madrid gegen Galatasaray gesehen. Mhm. Und da haben sich einige Schwachstellen offenbart. 3-2 hat der Real Madrid nur gewonnen. Ja. Und Dortmund hat ja sowieso gute Erinnerungen an Bernabeu, ne? Ich meine, Die haben ja einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt, oder wie war das? Ja, richtig. Und ich glaube, Dortmund gegen Real, da sehe ich die Chancen 50-50. Also ganz mindestens. Klar. Mindestens. Aber hast du auch das Tor vom Dieter Drogba gesehen? Einfach auch ein schönes Ding, oder? Vom Dieter Drogba, ne? Ja. Ja, klar. Ja, sicher. Ja, schönes Ding. Auch von Wesley Snyder, das war schon. Ja. Das war schon Knorke, aber wenn ich jetzt auch darüber nochmal nachdenke, wie Barcelona zweimal nicht gegen Paris gewinnen konnte. Ja. Und Barcelona ja bis kurz vor der, oder als dann Messi eingewechselt wurde jetzt im Rückspiel, war ja da wirklich fast tote Hose. Sie lagen 0-1 hinten und Paris war auch die tonangebende Mannschaft. Sie haben es echt versäumt, da irgendwie mal noch ein zweites Tor zu machen. Und dann kam natürlich Messi und Pedro und dann haben die beiden da wieder gezaubert und scheiße, ey. Wenn die, ich glaube, ich würde so weit gehen, wenn Barcelona Messi nicht hätte, ist es eine ganz gewöhnliche Mannschaft von Weltklasse-Niveau. Aber mit Messi ist es schon was ganz Besonderes. Machst du das wirklich so an einem Spieler da so sehr fest? Ich meine, klar, es ist ein Ausnahmespieler. Ich nehme das jetzt letztes Spiel als Referenz. Mhm. Bevor er auf den Platz kam, war Barcelona wirklich Durchschnitt. Man konnte natürlich klasse, aber man konnte sie besiegen. Paris hatte sie im Griff. Dann kommt Messi und treibt das Spiel an, spielt giftige Pässe und der Junge macht einfach den Unterschied. Kann man nicht anders sagen. Ja, na klar, deswegen ist er ja auch Messi. Das hat er halt drauf. Aber es ist, meiner Meinung nach, kann auch ein Messi unbedingt mal einen schlechten Tag haben, besonders wenn er einen guten Gegenspieler hat. Und stellen wir die Jungs aus Barcelona einfach mal gegen den FC Bayern München, wer würde gegen Messi spielen? Ja, grundsätzlich würde sich, glaube ich, Schweini den annehmen, ne? Denke ich auch. Und von daher, auch wenn Schweini 100% in Topform ist, kann der auch Messi ausschalten. Ja, denk dran, ne, an das Deutschland-Italien-Spiel. Ist nicht so intelligent, wenn man Manndeckung heutzutage noch macht, wenn man da Toni Kroos gegen Pirlo setzt. Ja, ja. Aber das stimmt schon. Ich glaube, das ist schon Martinez und Schweini, das ist so unglaubliche Qualität und Smartness, die beiden. Also, wenn ein Sechser-Duo die bezwingen kann, dann sind es, glaube ich, die beiden. Ich weiß nicht, ob Dortmund Barcelona bezwingen könnte. Ich weiß es nicht. Aber es wäre sicher auch ein großes Spiel. Großartig. Ja. Großartig, glaube ich schon. Und ich glaube, aber dann würde bei Borussia Dortmund noch so ein bisschen das Quäntchen Cleverness und das Abgewichste fehlen, glaube ich. Obwohl sie ja so viel dazugelernt haben in den letzten beiden Jahren und es auch bewiesen haben in dieser Champions-League-Saison, glaube ich, dass es gegen Barcelona nicht ganz reichen würde. Wobei gegen Real Madrid die Dortmunder absolut 50-50 dagegen halten können, wenn man denn Cristiano Ronaldo mal auf die Söckchen tritt. Ja, der hat auch halterlose Strümpfe, glaube ich, während dem Spieler, ne? Ja, ich glaube, der kann alles tragen. Also, der sieht, glaube ich, nie schlecht aus. Um Gottes Willen. Das ist eine Hassfigur für mich, da bleibe ich immer noch bei. Magst du den nicht? Nein. Nein. Alleine dieses Zeug, was der in den Haaren hat. Also, schlimm. Griebenschmalz, ne? Schlimm. Griebenschmalz. Nee, schlimm. Also, ich habe ja nichts dagegen. Man soll ja auch mal überheblich sein. Aber ich meine, im Gegensatz zu uns, wir wissen ja zum Beispiel, dass wir toll sind. Das ist ja keine Überheblichkeit. Nein. Das ist ja einfach nur Fakt. Ja. Aber, und auch ein Cristiano Ronaldo ist sicherlich ein großartiger Fußballspieler. Aber wenn ich schon ein Interview nach diesem Spiel gegen Galatasaray sehe, wo dann gefragt wird, wer wäre denn der schwächste Gegner beziehungsweise der stärkste Gegner wäre, und er sagt diplomatisch, wie er halt antwortet, alle vier sind stark und so weiter. Oh, solche weichgespülten Menschen gehen mir einfach auf den Zeiger, ehrlich. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ne? Das ist auch keine Eifersucht oder so. Wirklich nicht. Also nicht, weil er, kann ja sein, dass er ganz gut aussieht, aber ganz ehrlich, so ein Typ, mit dem kannst du doch nirgendwo hingehen. Wenn der sich die Fingernägel abbricht, dann fängt der doch an zu heulen. Ja, aber ich glaube, du kannst ihn fast nicht einholen, um ihm seine Fingernägel abzubrechen. Also, ja, das ist möglich. Der beschleunigt von 0 auf 100, glaube ich, in 2,5 Sekunden. Also der ist es. Dafür soll es ja Gewehre und ähnliche Sachen geben. Oder Philipp Lahm. Ja, oder Philipp Lahm. An Philipp Lahm ist er nie vorbeigekommen. Das ist wahr. Sei es im Portugal-Trikot oder im Madrid-Trikot. Nie. Das ist wahr. Tja. Ja, du bist halt investigativ. Ich bin investigativ und in solchen Geschichten auch schlagfertig, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, den schießt du aus der Hüfte raus. Einfach so. Also, wir sind beide, glaube ich, dafür, dass wir Deutschland, Spanien one-on-one haben wollen und dann mal sehen wollen, wie es ausgeht. Boah, das ist wirklich so hart, das gibt's gar nicht. Es wird auf jeden Fall unglaublich interessant. Es wird eine sehr tolle Auslosung, wie du eben schon gesagt hast. Und selbst wenn wir dann dieses One-on-One Deutschland-Spanien haben, alleine die Schlagzeilen in der Bild-Zeitung. Hallo? Ich freue mich schon, wenn ich an dem Expressautomaten auch wieder vorbeifahre. Hier bei uns ist ja eher die Düsseldorfer Express, so das Käseblatt. Und guck dann da drauf und dann sehe ich dann, Mach Serrano-Schinken aus den Jungs oder irgendwie sowas. Also da kommt bestimmt irgendwas Tolles wieder bei raus. Und es wäre doch wirklich ein Fest. Es wäre doch wirklich ein Fest, sich an zwei Spieltagen entweder nur für ein deutsches Team da richtig mitzufiebern und mitzugehen, anstatt dann beide gegeneinander zu setzen und dann zu sagen, ja, ich bin für die einen oder die anderen. Dann noch lieber im Finale ein Spiel und dann ist gut. Nee, also wenn es wirklich zu zweimal Spanien in Deutschland kommt, bin ich natürlich für Dortmund, ist ja ganz klar. Ne? Na, ganz klar, natürlich. Du musst die 5-Jahres-Wertung im Hinterkopf haben. Ja, wobei es da auch, wer ist auf Platz 2? Weiß ich nicht. Spanien, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube, da wird es auch dünner. Also wir müssen uns nicht nach hinten umschauen, sondern wer nervt denn jetzt? Sollten eher nach vorne gucken, weil der Abstand nach vorne ist kürzer als nach hinten. Ja, das stimmt. Super. Also, vielleicht müssen wir da mal auch mal was gucken mit dem Tobi, dass wir da eine Live-Commentation-Special-Edition machen. Ah, das wäre geil. Ist ja egal, zu welchem Spiel. Das können nur Knaller werden. Eben. Ich denke auch, dass beide Spiele oder alle vier Möglichkeiten, die so bestehen, auch ein, wenn es ein deutsches Halbfinale ist, ist es ja zwangsläufig auch ein spanisches Halbfinale. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, sicher. Sicher. Und auch dieses Spiel würde sicher sehr interessant werden. Ja. Klassiko im Halbfinale der Champions League sieht man auch nicht alle Tage. Nee, was ich nur nicht sehen möchte, ist ein Klassiker im Finale der Champions League. Davon gehen wir doch gar nicht aus. So negativ denken wir doch gar nicht. Du weißt ja, ich bin seit dieser Saison der Chef. Ja, du stapelst sehr tief. Der Chef-Tiefstapler der Bayern. Ja. Aber das ist halt so, ne? Wenn man den Erfolg hat, dann kann man auch mal tief stapeln, um einfach sympathisch zu wirken. Absolut, völlig richtig. Ich habe hier übrigens noch die Sportbild liegen. Haben wir noch gar nicht reingeguckt. Die Printausgabe. Die Printausgabe, die habe ich abonniert. Oh. Die liegt sonst in einem anderen Raum meiner Casa. Aha. Im Nordflügel deiner Casa. Im Nordflügel, genau. Ja. Ich glaube, bei der Champions League haben wir alles gesagt. Hast du sonst noch irgendwelche Themen, die dir auf dem Hoden drücken? Ich hatte ja eben schon den Liga Total Cup angesprochen. Das war was ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Ansonsten freue ich mich tierisch auch wieder auf dieses Bundesliga-Wochenende, denn ich habe Samstag frei. Die Borussia spielt am Sonntag. Das heißt, ich kann mal wieder richtig klassisch Konferenz am Samstag gucken. Freue ich mich. Hast du irgendeinen Blockbuster? Ich guck mal gerade. Also Gladbach spielt ja gegen Stuttgart. Ja. Da sehe ich auf jeden Fall Potenzial für 3 Punkte. Und die sind ja um den Kampf um Europa auf jeden Fall unfassbar wichtig im Moment. Ja. Also da ist ja jeder Sieg ist für Europa momentan. Und das sollte auch so weitergehen. In der Bundesliga haben wir ja Freiburg gegen Hannover am Freitag. Wird auch schon mal wieder ein Blockbuster. Also das ist wirklich die allerletzte Chance für Hannover 96 nochmal auf den europäischen Wettbewerb zu schielen. Aber und da gibt es hier mit Hannover im Zusammenhang ist auch immer so ein schönes Wort. Mit Slomka, ne? Ja. ich bin gespannt, wie das da grundsätzlich mit Schmadtke und Slomka weitergeht. Der ist ja jetzt irgendwie nicht dabei am Freitag, ist er nicht da, okay, weil er auf einer Geburtstagsfeier ist. Ach. Tja. Das liest man so bei uns in Hamburger oder Hannover? Hannoveraner wahrscheinlich, in der Hannover Allgemeinen Zeitung. Liest man das? Allgemeine Zeitung, ne? Genau, da liest man, dass der nicht da ist am Freitag auf der Bank, weil er auf den Geburtstag eingeladen ist. Schon strange irgendwo. Man muss seine Prioritäten setzen, kann man fast sagen, ja. Und Freiburg natürlich, Christian Streich, das wird da wieder tolle Interviews geben. Auf jeden Fall. Dann haben wir Fürth gegen Dortmund. Die Abschiedstournee von Fürth. Ja, das. Wir haben ja auch ein ganz tolles Bild da in ihrer Stadionzeitung gehabt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mit den ganzen Vereinslogos auf Handtüchern gedruckt, die dann auf Überliegen gelegt worden sind und wo dann drauf stand, nächstes Jahr spielen wir woanders, wir denken trotzdem an euch oder irgendwie sowas. Okay. War schon nett gemacht. Ein bisschen geilen Humor dabei. Ich glaube nicht, dass die Fans es so toll finden, aber der Abstieg wurde nicht jetzt erst besiegelt oder wird erst nicht mit einem Spiel gegen Dortmund besiegelt. Der ist leider schon vorher gewesen. Dann haben wir Düsseldorf gegen Bremen. Auch sicher ein interessantes Spiel. Hart. Ich glaube, um Bremen geht's um nackte Überleben. Die können absolut. Die müssen gucken. Wo sind wir? Auf 14. 31 Punkte. Der Relegationsplatz hat 24 Punkte. Also da kann, ohne Scheiße, da kann sogar noch nach unten ganz, ganz bitter was passieren. Absolut. Und auch Düsseldorf ist da unten auch mit drin. Auch die wollen sich absetzen. Wird sicher ein sehr interessantes Spiel. Kann aber auch ein Krampfspiel werden, was dann irgendwie 0-0 endet, ne? Kann ich mir gut vorstellen, dass das so ausgeht. Ja. Düsseldorfer wollen ja eh mal zu Null spielen und die Bremer, da ist in allen Ecken und Enden ist da gerade irgendwie der Rohrkrepierer angesagt. Absolut. Sowohl Trainer als auch Sportvorstand. Thomas Seichin macht da überhaupt keinen guten Job. Weiß nicht, vielleicht muss der auch erstmal eine gesamte Vorbereitung inklusive Transfers mal muscheln. Also ich finde, der präsentiert den Verein nicht gut nach außen. Ekelhaft. Ja. Das nächste Spiel möchte ich bitte announcen. Ja. Das ist ja ein ganz besonderes Spiel. Es ist ein Südgipfel. Ist das Chris gegen Tobi Spiel? Ja, es ist ein Südgipfel, der FC Bayern München in der Allianz Arena gegen den ersten FC Nürnberg. Die Klubberer. Was? Die Klubberer. Ich schreibe mal kurz dem Tobi, vielleicht antwortet er in der Zeit, ob er im Stadion ist. Ja, meinst du, er fährt hin? Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ich schreibe ihm mal schnell, aber ich glaube, da wird Bayern schön durchrotieren und Spielern die Chance geben, sich anzubieten, vielleicht fürs Champions League-Spiel. Vielleicht wird dann Claudio Pizarro eine Halbzeit spielen und die andere Mario Gomez. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da die letzte Messe noch nicht gelesen ist. Oh, schön. Mhm. Mhm. Wirklich schön. Nee, es wird sicher, aber selbst wenn sie durchrotieren bis zum Umfallen. Nürnberg ist im Moment gar nicht so schlecht drauf. Ne? Nee. Also von daher kann das ein wirklich sehr interessantes Spiel werden. Aber ich glaube auch nicht, dass ich hätte es nicht geglaubt, dass ich das mal sage. Aber ich glaube, der FC Bayern verliert bis zum letzten Spieltag kein Spiel mehr. Meinst du? Ja, aber am letzten Spieltag werden sie leider verlieren. Ja, Luke de Jong wird Doppelpack machen, meinst du? Du, das ist völlig egal. Hauptsache Manuel Neuer macht einen Abstoß, der nicht ankommt. So. Ein Wichser, der Typ. Gibt's da nicht. VfL Wolfsburg gegen... Ja, das Spiel, oder? Das ist mal Tradition in diesem Spiel. Das raff ich jetzt erst. 1899. Unfassbar scheiße, oder? Das Schöne ist ja, ich bin ja, wie du auch vor ein paar Wochen mal erzählt hast, vielleicht haben das andere noch nicht gehört, ich bin ja Liga-Totalkunde. Ja. Und da gibt's ja diese tolle persönliche Konferenz. Ja. Und da kann man ja auch Spiele einfach auslassen. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich habe auch in meiner Communio-Spielrunde keinen Spieler von mir im Verein, in meiner Mannschaft von Wolfsburg oder Hoffenheim, wäre auch recht dumm, da einen Spieler von zu haben. Und von daher, da lasse ich das einfach aus. Das geht mir völlig nicht am Hintern vorbei, aber da brauche ich nicht zwischendurch die aktuellen Informationen. Ich glaube, da wird es auch ich glaube, das kann der VfL Wolfsburg mit 3-1 oder sowas für sich entscheiden. Also die Hoffenheimer, die merken einfach nicht, dass sie sich selbst wirklich zermetzeln mit ihrem Verhalten, was sie da an den Tag legen. Das ist ja lächerlich. Das ist ja wirklich lächerlich. Haben aber jetzt letzten Freitag 3-0 gewonnen, ne? Auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Ne? Das stimmt natürlich. Leider gibt es die Funktion bei Sky nicht, dass man da eine persönliche Konferenz machen kann. Mhm. Ich werde es einfach nicht gucken. Ja. Ich mach die Augen zu. In der Konferenz. Ich mache einfach die Augen zu. Schalte es dann einfach irgendwo anders hin, wenn der Bericht dann kommt. Ich schalte dann zu RTL Passion. Ja, der ist toll. Da kommt abends mal gute Zeit. Nein, ich höre jetzt auf, sonst ist mein Image total im Sack. Nächstes Spiel, Mainz gegen Hamburg. Heieiei. Heieiei. Also ich glaube, die Hamburger, die schmieren so langsam ab. Ja, also das ist ja auch für Mainz jetzt wieder ein Spiel, dass sie auch, meine Güte, hörst du das wieder bei mir da oben? Da geht's wieder zur Sache, ich hasse meine Nachbarn, ich hasse andere Menschen. Ich glaube einfach, dass Mainz da wirklich mit vollem Karacho in dieses Spiel reingehen wird, weil auch die müssen natürlich gewinnen, um nach Europa fahren zu können. Ja, sicher. Ist das denn das große Ziel von Mainz, europäisch zu spielen, international zu spielen? Ich glaube schon, dass ein Tuchel das will, ja. Ja, die Hamburger haben natürlich in den letzten Spielen gegen Augsburg und so, gegen Bayern lief es, glaube ich, auch nicht ganz optimal. Kann ich mich gar nicht erinnern, wie waren das? 9-2 haben sie da knapp. Ach nee, komm. Mhm. Haben aber zwei schöne Ecken. In Hin- und Rückspiel, oder? Nee, nicht ganz. Ich glaube, Hamburg, da entwickelt sich irgendwie so eine, in der jetzt hat der Tobi geschrieben, in der Endphase der Saison entwickelt sich da so eine kleine Abwärtsspirale und ja. Ich glaube, da hat Mainz die Nase vorn. Mhm. Gehe ich auch voll aus. Ich zitiere Tobi, das wäre rausgeschmissenes Geld. Ist ja kein Ja oder kein Nein auch irgendwie. Ja. Von daher. Dann als nächstes Schalke gegen Leverkusen. Das sind doch richtig gute Spiele. Das ist ein Klassiko. Ja. Das kann mal wieder so ein 3-3 werden oder sowas, oder? Ja, sind ja. Wer war denn das? Fafan ist verletzt und. Mhm. Noch ein, zwei Spieler sind gesperrt. Also Schalke nicht in der besten Verfassung, kadertechnisch. Und ich glaube, da wird Leverkusen ist auch so ein dreckiger Haufen, wirklich. Die enttäuschen dann immer und dann denkt man, hier, Alter, die können wirklich weit kommen in Euroleague und dann spielen sie wirklich so eine Scheiße wieder. Ja. Ich glaube aber, dass da Leverkusen die Nase vorn haben wird. Mhm. Ich glaube auch. Es wäre auch, die Leverkusener wollen sich auch absetzen im Spiel, wollen die Champions League Qualifikation einfach auch, beziehungsweise die Champions League Qualifikationsspiele einfach sicher machen und von daher glaube ich schon, dass das wirklich ein klarer Sieg vielleicht sogar für Leverkusen wird. Das klarer Sieg sogar? ja, vielleicht sogar so eine 3-1 oder sowas, auch auswärts, weil die Leverkusener sind, was die Offensive angeht, für mich immer ein bisschen unter Wert geschlagen worden in letzter Zeit. Die haben unglaublich starke Offensivspieler, die auch mit ihren Einzelaktionen Spiele entscheiden können. Und Schalke ist, was die Defensive angeht, halt diese Saison meiner Meinung nach nicht so stark, wie sie vom Tabellenplatz her da stehen. Mhm. Und von daher kann man da schon mal 3 Tore schießen. Meine. Wirst du auch die ganze Zeit hier auf Skype gemuschelt? Nö. Ich beende einfach die Kommunikation mit den Leuten dann irgendwie. Ich schreibe die ganze Zeit an. Ja, dann haben wir Stuttgart gegen Gladbach, haben wir eben schon drüber kurz gesprochen. Noch eine Info zu Gladbach. Martin Stranzl ist fraglich. Oh, warum? Ja, ist krank. Das ist doch der Stabilisator. Er ist krank. Was hat er denn? Ja, ist Grippe oder sowas. Also es gibt da verschiedene Gerüchte, also von Grippe bis hin, dass er nicht vernünftig laufen kann, weil die Kondition fehlt, weil er ja letzte Woche gesperrt war und so und da auch ein bisschen raus ist. Wäre schlecht für die Borussia. Also erstens ist Stranzl bei Comunio mein stärkster Abwehrspieler. Und zweitens ist er wirklich, also ein ganz wichtiger Faktor im Gladbacher Spiel. Wenn man sich ein Spiel live von Gladbach anguckt, merkt man das, wie viel ein Martin Stranzl wirklich für das Spiel tut, wie er die Jungs da hinten zusammenhält. Und das ist auch nicht unwichtig in dieser Mannschaft. Aber selbst wenn Martin Stranzl ausfällt, haben wir immer noch einen Raul Brauers, der die Sache wirklich gut vertreten kann. Schön. Ja, Raul Brauers. Ich glaube auch bei Stuttgart ist auch so eine komische Truppe da. Vielleicht können wir dann, wenn wir dann im Halbfinale mal wieder eine Live-Commentation machen, vielleicht dann haben wir wieder den Erik Meier in der Halbzeit zu Gast. Ja, und ja. Vielleicht kann der kommt ja auch einfach zu uns, ne? Der weiß halt, wo die Qualität ist und ja. Ja, sicher, klar. Und vielleicht kann der noch mal kurz was über Stuttgart sagen. Ja, der kennt sich überraschend gut mit Stuttgart aus, ne? Muss man sagen. Erik Meier, obwohl er bei Aachen gespielt hat. Lange. Ja, eben, ne? Also da kennt er sich echt gut aus. Das letzte Spiel um 17:30 am Sonntag. Augsburg gegen Frankfurt. Für Augsburg geht es natürlich noch um alles. Und bei Frankfurt kann man sagen, es geht um die Euroleague. Um nichts weniger als um die Euroleague. Mindestens um die Euroleague, absolut. Vielleicht sogar ein Quäntchen mehr, wenn sie da gewinnen können. Wenn auch andere Mannschaften verlieren. Das ist doch wieder sowas wie... Wie Gladbach jetzt. Wie Gladbach letzte Saison. Verkacken schön die Champions League Quali. Ja gut, verkackt haben sie. Naja. Naja, komm. Ein schlagbarer Gegner. Ja, haben sie auch geschlagen im Rückspiel. Ja, das stimmt. Ne? Schon wieder Wind aus den Segeln genommen. Ja, hast du recht. Ne? Also, aber Augsburg, das gewinnt Augsburg, sag ich dir. Ach, hör auf. Die sind echt gut drauf. Das gewinnt Augsburg. 1-0, Mölders. Wer sonst? Wer ja, eben. Außer der gute Sashi, wie Freunde ihn nennen dürfen. Sashi Möldi. Ach, schön. Schön, ne? Ich finde, mein bester Kumpel ist ja Köln-Fan. Der darf ja auch den Trainer, darf er ja Stani nennen. Ne? Also, Pfui. Ja, aber das ist unglaublich interessant, wenn es wirklich mein bester Kumpel ist im Real Life. Und wenn wir aufeinandertreffen, wenn Gladbach gegen Köln gespielt hat in letzter Zeit und wir das uns angeguckt haben, da Gladbach ja immer so 5-1 oder so gewonnen hat, ach, das waren so tolle Abende, die vergesse ich in meinem Leben nicht. Ja. Kommt wahrscheinlich so schnell erstmal nicht mehr vor, die Begegnung. Ja, man weiß es nicht. Auch da in der zweiten Liga geht es ja mit den Kölnern gar nicht so schlecht im Moment. Ne? Nee, aber im DFB-Pokal ist ja auch immer alles möglich, ne? Alles möglich. Das stimmt. Gut. Pocci. Ja. Ich glaube, wir haben es fast, oder? Ja, toll, oder? Einfach mal so ein Abriss, einfach mal um zu zeigen, wir sind da. Ja. Wir sind für alle Leute da, die uns dann auch vielleicht auf Facebook liken, weil wir machen das jetzt alles ein bisschen regelmäßiger und versuchen euch da auf jeden Fall total zu informieren. Und das wird auf jeden Fall richtig Spaß machen. Auch in den nächsten Wochen, wo halt diese heiße Phase mit Transfers und so weiter beginnt, da werden wir sicher noch ein paar Folgen raushauen. Ach, toll, wirklich. Du hast ja wirklich heute ein Promo-Teddy gefressen. Ja. Ich werde langsam selbstsicherer, merkst du das? Ich merke dieses Headset auf meinem Kopf gar nicht mehr. Ja? Es ist mit mir verwachsen mittlerweile. Ja? Facebook.com/4ecken2elver. Da könnt ihr bei lustigen Votings teilnehmen, bekommt da natürlich, wie auch jetzt wieder, die Partien der Champions League in einer Zusammenfassung von uns kredenzt, powered by Sky Sport News HD, denn die launchen das immer. Und wir bedienen uns dann daran. Aber ihr müsst einfach nur uns liken, würden wir uns drüber freuen. Dann bekommt ihr ein paar lustige Transfer-News immer dazu. Ich kann ja mal gucken, was wir da noch so gerade aktuell Ach, das Ding. Am Start haben. Ja, aber es ist ja auch einfach unfassbar gut. Auf der Seite gucke ich ja sogar nach. Obwohl ich nicht bei Facebook bin, kann ich ja auf die Seite zugreifen sozusagen. Ja. Und hol mir da die Links raus und kann mir die Champions League Zusammenfassung angucken. Okay. Einfach mal klicken. Erst hört man sich ein bisschen Fußball an, dann geht man dann noch auf die Non-PG-Seite und dann hat man alles, was man wollte. Wrestling, Fußball, vielleicht später noch ein paar nackte Frauen angucken. Was will man mehr? Was will man mehr? Wirklich? Da war hier. Ja, bitte. Bitte! BVB bietet 18 Millionen für spanischen Stürmer Negredo. Das haben wir gepostet. Ja. Wir. Ja. Und na hier, oh, die Top-News bei unserer Facebook-Seite. Na, ob da was dran ist, Silvi, Van der Vaart und Ibrahimovic, ein Paar, hat sich jetzt entpuppt als totale Ente. Aber auch da waren wir dran in der heißen Schnitte. Also ich habe ja auch direkt darüber gepostet und es gibt für mich kein schlimmeres Thema als dieses im Moment, weil ich mache anscheinend in meinem Real Life irgendwas falsch. Anscheinend muss man seiner Frau oder der Angebildeten einfach Silvester mal auf die Fresse hauen. Ja. Trennt sich dann von der, dann kriegt man sowieso wieder eine geile Ische und wird sogar noch befördert und wird Kapitän bei der Mannschaft. Also ich habe mit meinem Kumpel schon ausgemacht, wir werden Silvester einfach auf die Straße gehen, Frauen suchen und denen einfach ins Gesicht schlagen, weil danach wird alles besser. Potsche, dann wünsche ich dir auf diesem Lebensweg dann viel Glück und kannst dir dann ein paar Videos drehen und die dann und auf der 4-Eck-2-Elber Facebook-Seite posten, ja. Das wird dann, nein, aber es ist doch wirklich leidenswert, dieses Thema und der Ricky hat das schon richtig geschrieben. Ich glaube, der Ricky hatte die Sabia, hat der Ricky schon sich vorgenommen. Der kennt das schon, der weiß da schon Bescheid. Also wenn er da was hören wollt, fragt den Ricky. Ja, aber nicht anschreiben, weil das mag er nicht. Nee, aber einfach beim nächsten Mal anrufen und auf Sabia. Wenn er ihn trifft oder ja, so. Ja, ich meine, er ist ja überall. Wenn er ihn in Berlin auf der Straße trifft, einfach mal ansprechen. Was ist denn da los? Ja. Wie ist die in der Kiste? Könnt ihr fragen. Aber nicht anschreiben, das mag er nicht. Genau. Auf Twitter sind wir natürlich auch vertreten, @4eng2elva. Und wenn ihr auf Twitter, auf unseren Twitter-Account geht, könnt ihr dann auch Potschos und meinen und Tobis und Rickys Twitter-Account anklicken. Das ist da alles in einem vernetzten Netzwerk vermuschelt. Das glaubt ihr ja gar nicht. Ja, Studi und Schüler-VZ schließt ihre Pforten. Non-PG, 4eng2elva, VZ is coming. Absolut, absolut. Haben wir sonst noch irgendwas zu pluggen? Non-PG, Call Non-PG, so heißt die Sendung. Nummer 3, die After-Besprechung zu WrestleMania 29. Ist die WrestleMania war nicht toll, aber sowohl die Countdown-Show als auch die Call Non-PG-Ausgabe danach, wer es noch nicht gehört hat, sollte auf jeden Fall mal reinhören, weil das hat eigentlich am meisten Spaß gemacht am WrestleMania-Wochenende. Neben dem Raw, was natürlich auch toll war. Das stimmt. Man könnte es besser gar nicht in Worte fassen, Pocho. Du bist wirklich ein... Ja, heute bin ich gut drauf, ne? Magier des gesprochenen Wortes. Ach, das tut gut, danke. Und ja, wie gesagt, wir würden uns freuen. Lustige Diskussionen gibt es natürlich auch bei Facebook oder natürlich auch bei Twitter. Haut einfach mal das @4eng2elva in euren Tweet rein, denn dann könnt ihr mit Pocho speziell, denn er ist ja wirklich ein Meister des geschriebenen Wortes. Es gibt keine Barrieren bei Pocho. Es ist überall ein Meister. Naja. Ja. Hast recht. Und ich glaube, wir haben wir alles gesagt? Non-PG, Facebook, Twitter. Nächste Sendung. Es kommt immer mehr. Es wird immer mehr geben. Ja. Nächste Sendung können wir noch nicht sagen, weil ich glaube, wir senden, wenn es was zu senden gibt. Richtig, richtig. Und spätestens würde ich sagen, dann halt wirklich, wenn es in die heiße Phase ums Champions League Spiel geht. Dann senden wir stündlich. Ja, mindestens das. So, ich werde jetzt dieses Produkt noch online stellen. Ach schön, das ist Service, ne? Direkt ist es da und dann kann jeder direkt zugreifen. Auf YouTube und auf iTunes und auf unsere Page natürlich. Überall. Unsere Page haben wir noch gar nicht geplagt. Die WordPress-Seite, genau. Ja. Muss ich nämlich auch immer noch mal nachmuscheln. 4eng2elva.wordpress.com ist eine schöne Seite, auf der man auch mal vorbei surfen sollte. So, Pocho, du hast das letzte Wort. Ich sage tschüss und Pocho, ich bedanke mich bei dir recht herzlich und werde mich jetzt ans Podcast postproduktionieren machen. Tschüss. Das hast du schön gesagt. Ich sag auch tschüss. Es war wieder eine ganz tolle Ausgabe. Ich freue mich auf die nächste. Und danke fürs Zuhören, fürs Reinhören und danke auch fürs Runterladen. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss sagst du trotzdem nicht, ne? Nee, tschüss ist ein schwules Wort.